hab eine große Liebe, die ich vorher nie gekannt. La Guitarra Brasiliana, La Guitarra, hab ich sie genannt. Was dem einen sind die Träume, was dem anderen Gut und Geld. La Guitarra Brasiliana, La Guitarra, du bist meine Welt. Bin ich mal froh und glücklich, oh, dann lachst du genau so wie ich. Und bin ich einmal traurig, weißt nur du, was ich fühle. Und dann weinst du für mich. Du begleitest mich durchs Leben und ich danke dir dafür. La Guitarra Brasiliana, La Guitarra, du gehörst zu mir. Mal froh und glücklich, ja, dann lachst du genau so wie ich. Und bin ich einmal traurig, weißt nur du, was ich fühle. Und dann weinst du für mich. Du begleitest mich durchs Leben und ich danke dir dafür. La Guitarra Brasiliana, La Guitarra.